We'll hear argument first this morning in case 11965, Daimler AG versus Baumann. Mr. Dupree. Mr. Chief Justice, and may it please the court. Im Oktober 2013 wird vor dem US Supreme Court der Fall Daimler AG gegen Baumann verhandelt. Es geht um den Fall der verschwundenen Betriebsräte von Mercedes-Benz Argentina in der Zeit der Militärdiktatur. Barbara Baumann ist die Mutter eines der Verschwundenen. Es wird erörtert, ob das Gericht in San Francisco zuständig ist. A separate corporation that respects all corporate formalities and that is not Daimler's alter ego. Der Anwalt des Daimler-Konzerns, Thomas Dupree, will die Eröffnung des Zivilverfahrens verhindern. This case has no connection to the United States. This is a case involving Argentine plaintiffs suing a German corporation based on events that allegedly occurred in Argentina more than 30 years ago. Die Kläger kommen aus Argentinien. Das Unternehmen ist in Deutschland und die Vorfälle liegen über 30 Jahre zurück. Die Sache gehört nicht in einen kalifornischen Gerichtssaal. Thank you, counsel. The case is submitted. Rechtsweg ausgeschlossen. Mercedes-Benz Argentina. Ein Präzedenzfall. Ein Feature von Gabi Weber. Schon vor diesem Hearing waren beim obersten Gerichtshof Industrieverbände vorstellig geworden und hatten mit der Rücknahme von Investitionen gedroht, falls die Zuständigkeit Kaliforniens bestätigt würde. Die Automobile Manufacturers Incorporation, die Association of Global Automakers, die US-Handelskammer, die European Banking Federation, der Bundesverband der deutschen Industrie und die Schweizer Bankiersvereinigung, um nur einige zu nennen. Richter seien unabhängig, sagt der Vorsitzende John Roberts. There's nothing in the Constitution, is there, that would prohibit a state from adopting a rule that. Die US-Verfassung verbietet die Eröffnung nicht. Und Richter Stephen Breyer. It might not violate the Constitution. I mean, it's the same question. But it is bothering me too. It might not violate the Constitution of the United States. Mir gefällt die Eröffnung nicht. Aber es wird nicht die Verfassung der Vereinigten Staaten verletzt, wenn ein Bundesstaat sagt, wir schränken die Niederlassung eines ausländischen Unternehmens oder das ausländische Unternehmen selbst nicht von der Haftung aus. Wenn der Bundesstaat ein Verfahren wegen eines Vorfalls, der außerhalb seiner Landesgrenzen passiert ist, eröffnet, wird er in Zukunft erhebliche Probleme haben, Investitionen zu bekommen. Das wäre ungewöhnlich und ausgesprochen merkwürdig. Aber tun kann er dies. Für Josefina Núñez, eine der Witwen, ist der US Supreme Court die letzte Hoffnung. Wir haben es in drei Ländern versucht und juristisch nichts erreicht. 15 Jahre lang haben Juristen aus aller Welt versucht, die Beteiligung des deutschen Konzerns am Verschwinden der Betriebsräte von einem Gericht untersuchen zu lassen, sagt der argentinische Anwalt der Hinterbliebenen. Se llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, que eran 14 familiares de 14 detenidos. Es waren die Familien von 14 ermordeten Arbeitern, Habenichtsen aus den Armenvierteln der Dritten Welt, die sich dem multinationalen Unternehmen in den Weg gestellt haben und bis zum obersten US-Gerichtshof gelangt sind. Que está en todo el mundo, que tiene grandes negocios, que tiene autos de lujo y que tiene el poder. Daimler hat überall auf der Welt Niederlassungen, Luxusautos und die Macht, Richter zum Einstellen der Ermittlungen zu bewegen. Für mich hat die ganze Geschichte 1999 begonnen. Ich lebe seit fast 30 Jahren als Korrespondentin in Südamerika, in Buenos Aires seit 12 Jahren. Ich recherchierte damals zum Thema Konzerne und Diktaturen und war auf die Zeugenaussage eines Mercedes-Arbeiters im Prozess gegen die Kommandanten der Militärjunta gestoßen. Ein gewisser Hector Rato hatte ausgesagt, dass der Mercedes-Produktionschef Tasselkraut ihn und die Adresse seines Arbeitskollegen Núñez den Militärs übergeben habe. Rato überlebte die Folter in der Haft. Núñez wurde noch in derselben Nacht verschleppt und gilt seither als verschwunden. Ich wollte diesen Ratto selbst befragen, musste aber erstmal einen Anwalt einschalten, um seine Adresse aus dem Wahlregister zu fischen. Als ich dann im Mai 1999 bei Ratto klingelte, fiel er aus allen Wolken. Seit 1985, Seine Aussage in dem großen Prozess gegen die Militärjunta hatte er nicht mehr über seine Haft gesprochen. Había una asamblea y después terminó la asamblea fui a mi puesto de trabajo empecé a trabajar y a los Nach einer Betriebsversammlung kam einer vom Werkschutz und sagte, ich solle sofort nach Hause gehen. Meine Frau sei verunglückt. Ich war aber gerade erst gekommen und glaubte, dass sie mich aus dem Werk locken wollten. Ich weigerte mich. Dann holte mich Tasselkraut in sein Büro, wo zwei Polizisten auf mich warteten, um mich mitzunehmen. Tasselkraut erhielt einen Anruf und teilte die Privatadresse von Diego Núñez mit. Später kamen Militärfahrzeuge und nahmen mich mit. Ich rief Juan Ronaldo Tasselkraut zu Hause an. Ich köderte ihn mit einem Zeitungsartikel über den Junta-Prozess, in dem er als Held gefeiert worden war, weil er Barattos Festnahme auf die Anwesenheit von Militärs bestanden hatte. Er verabredete sich mit mir. Der Einzige, der wirklich davongekommen ist, ist der Herr Ratto. Seine Aussage, würde ich sagen, stimmt. Was er eben ausgesagt hat über Namen und Fakten, ist leicht vorstellbar. Die Adressenweitergabe bestritt er. Im August 1999 brachte der WDR eine erste Rundfunksendung von mir über das Thema. Im Jahre 1985 fand in Buenos Aires der Prozess gegen die Mitglieder der Militärjunta statt. Zum ersten Mal mussten sich südamerikanische Militärs vor einem Zivilgericht für ihre Gewalttaten verantworten. Die Weltpresse nahm daran teil und jeden Tag berichteten die argentinischen Zeitungen ausführlich. In einem dieser Berichte wurden die Aussagen eines Mannes namens Héctor Ratto wiedergegeben, ein ehemaliger Betriebsrat bei Mercedes-Benz Argentinien, der zusammen mit früheren Arbeitskollegen als Zeuge der Anklage geladen war. Ratto schilderte vor Gericht, wie er auf dem Werksgelände von Polizisten in Zivil verhaftet werden sollte. Héctor Ratto überlebte als einziges Mitglied des linken Betriebsrats die Verschleppung. Die Junta-Kommandanten wurden zu hohen Strafen verurteilt, später aber begnadigt. Zwei Amnestiegesetze verhindern bis heute die Strafverfolgung ihrer Untergebenen und ihrer Komplizen. Und schon gar nicht wird in der argentinischen Öffentlichkeit diskutiert, ob Wirtschaftsunternehmen an der Verletzung der Menschenrechte beteiligt waren. Die Daimler AG bezog nach meiner Sendung keine Stellung. Das ärgerte mich derart, dass ich beschloss, nun erst recht am Ball zu bleiben. Eine Hörerin hatte sich bei der Redaktion gemeldet. Mac Womble vom LaborNet aus Bochum. Wir haben natürlich zunächst einmal den Fall verbreitet und das auch in mehreren Sprachen. Wir haben eine dicke, fette Sonderseite dazu in mehreren Sprachen. Andererseits haben wir auch aktiv uns bemüht, uns an Kolleginnen und Kollegen in der Automobilindustrie sowohl in Deutschland als auch über unsere Kontakte weltweit zu richten. Sie bot an, über das Internet eine Gegenöffentlichkeit zu organisieren. Das eröffnete damals 1999 neue Möglichkeiten. Dass die etablierten Medien den Fall nicht weiter aufgriffen, sei leider normal. Es gehe schließlich um ein deutsches Traditionsunternehmen. Die Zeitungen fürchteten um ihre Anzeigen. Damals haben uns hauptsächlich im Feld oppositionelle Gewerkschaften aus der Automobilindustrie getummelt. Es war wirklich quasi naturgemäß, dass es nur das Lebanon Germany sein konnte, das dieses Thema zunächst aufgreift. Allerdings haben wir den Vorteil, von sehr vielen aktiven Gewerkschafterinnen gelesen zu werden, sondern von fast allen Gewerkschaftsapparaten, also den hauptamtlichen Gewerkschaften, aber auch der bürgerlichen Presse, die häufig unsere Themen aufnimmt. In diesem Falle war es sehr zögerlich der Fall, aber alle Journalistinnen, mit denen ich später in diesem Zusammenhang zu tun hatte, war anzumerken, dass sie sehr wohl über das Lebanet darüber informiert waren. Mangelndes Wissen konnte es also nicht sein. Gebracht haben sie leider nichts. Ich entschloss mich, meine Recherchen zu den Gerichten zu tragen. Dort muss der Konzern Stellung beziehen, dachte ich damals. Nach der WDR-Sendung hatte mich der Berliner Rechtsanwalt Wolfgang Kalek gefragt, ob mein Material für eine Strafanzeige gegen den Daimler-Manager Tasselkraut wegen Beihilfe zum Mord ausreichen würde. Auch Kalek wollte neue Wege beschreiten. Ein Jahr zuvor hatte ein spanischer Richter den früheren chilenischen Diktator Pinochet in London verhaften lassen. Das zeigte Juristen, dass Völkermord und Verbrechen gegen die Menschheit nicht nur dort verfolgt werden können, wo sie geschehen waren. Wir haben diese Anzeige dem Berliner Justizsenator überreicht. Wir wurden dabei begleitet von Repräsentanten der Berliner Anwaltskammer und der Berliner Strafverteidigervereinigung. Wir erwarten von der Berliner Justiz, die äußerst erfahren ist im Umgang mit Regierungskriminalität, dass sie sich jetzt auch anderen Unrechtsregimen in Anführungsstrichen annimmt, als dem DDR-Regime. In Argentinien war der Weg zu den Strafgerichten versperrt. Dennoch herrschten die Amnestiegesetze. Allerdings sollten die Wahrheitstribunale das Schicksal der Verschwundenen aufklären. Verurteilen durften sie niemanden. Aber wen sie vorluden, der musste erscheinen und aussagen. Ich meldete mich spontan bei den Richtern des Wahrheitstribunals in La Plata und erzählte von den verschwundenen Mercedes-Betriebsräten. Ich sagte in öffentlicher Verhandlung als Zeugin aus und regte die Vernehmung der Opfer und der mutmaßlichen Täter an. Manager, Gewerkschaftsfunktionäre, Folterer. Als Journalistin hätte ich sie nie vors Mikrofon bekommen. Aber im Gerichtssaal durfte ich filmen. Wer in Argentinien den Gerichtsweg beschreitet, braucht einen Anwalt. Im Falle von Mercedes begann nun eine wahre Anwaltsodyssee. Die Hinterbliebenen sind arm, Spenden aus Deutschland waren gering und ein Verfahren gegen den Weltkonzern versprach keinen schnellen Erfolg. Der erste Jurist, der sich für den Fall einsetzen wollte, kam aus der Gewerkschaftsbewegung. Aber bis auf einen unvollständigen Antrag auf Haftentschädigung brachte er nichts zustande. Ich recherchierte weiter und fand Beweise für die Mitschuld der korrupten Automobilarbeitergewerkschaft SMATA. Der Tarifvertrag garantierte ihr einen Teil des Umsatzes, damit sie im Betrieb, so wörtlich, negative Elemente ausmerzte. Ein neuer Anwalt musste her und ein sogenannter Star-Anwalt übernahm jetzt den Fall. Er konnte es sich leisten, für wenig Geld eine Lücke in der Gesetzgebung zu suchen. 2002 erstattete er in Buenos Aires Strafanzeige wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Fatschal. Acá se hizo una denuncia por asociación ilícita contra en ese momento los que eran las autoridades militares, los directivos de Mercedes-Benz, especialmente el gerente de producción Juan Ronaldo Tasselkraut. Beschuldigt waren die Militärs, Mercedes-Benz und der Werksleiter Tasselkraut, der damalige Arbeitsminister und der Gewerkschaftschef José Rodríguez. Sie haben sich verbündet, um gemeinsam Arbeiter verschwinden zu lassen, die für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und gegen die korrupte SMATA kämpften. Eduardo Fatschal übernahm die Vertretung der Opfer, nachdem der Star-Kollege die Lust an der Sache verloren hatte. Fatschal ist Anwalt und beim Ombudsmann der Stadt Buenos Aires angestellt, hat aber keine eigene Kanzlei. Eduardo Fatschal war Betriebsrat bei Mercedes, als die Verschleppungen begannen. Es herrschte Terror im Werk. Wer aufmuckte, lief Gefahr, als Linker denunziert und verschleppt zu werden. Er legte sein Amt nieder und überlebte. Néstor Kirchner präside el acto de gewann der Peronist Néstor Kirchner die Wahlen in Argentinien. Er setzte die Amnestiegesetze außer Kraft und kündigte eine Aufklärung der Verbrechen der Diktatur zwischen 1976 und 1983 an. Kirchner und seine Frau Christina, die heutige Präsidentin, weihten Gedenkstätten ein. Etwa im ehemaligen Folterzentrum der Marine. Als Präsident Argentiniens bitte ich um Vergebung für die damals vom Staat begangenen Verbrechen. Die Familienangehörigen hofften, dass nun in Argentinien die Ermittlungen vorangehen würden. Präsident Kirchner empfing uns feierlich und versprach eine Untersuchungskommission. Wir waren nach diesem Treffen sehr glücklich. Aber bis heute, Fast 10 Jahre nach der Audienz ist keine seiner Versprechungen erfüllt worden. Unsere letzte Hoffnung war das Verfahren in den USA wegen Entschädigung. Über diesen Umweg wollten wir erfahren, was mit unseren Kollegen passiert ist. Nestor Kirchner ließ die Verfahren wieder aufrollen. Und jede Woche wurde vor den Kasernen demonstriert, damit die Verantwortlichen endlich verhaftet werden. Aber ermittelt wurde nur gegen die Militärs. Dass die Unternehmer, die linke und kritische Gewerkschafter denunziert und ausgeliefert hatten, eine Mitschuld traf, erfuhr die Öffentlichkeit durch meinen Dokumentarfilm, der im staatlichen argentinischen Fernsehen zur besten Sendezeit gezeigt wurde. Distante 43 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires se encuentra la fábrica Mercedes-Benz Argentina. Escenario de los crímenes. Wunder gibt es nicht, heißt der Film. Mit diesen zynischen Worten hatte nämlich Produktionschef Tasselkraut im Wahrheitstribunal erklärt, warum sich nach den Morden an den Gewerkschaftern die Produktivität in der Fabrik verdoppelt hat. La empresa Eudheimer Chrysler collaboró con esos crímenes. In den Familien der Verschleppten und Ermordeten war bis dahin nicht über die traumatischen Ereignisse der 70er Jahre gesprochen worden. Die Kinder hatten, ohne zu wissen, was tatsächlich passiert war, ihren Vätern vorgeworfen, sie verlassen zu haben, weil ihnen der politische Kampf wichtiger als die eigene Familie war. Hernán Chichena etwa weigerte sich, zur Kenntnis zu nehmen, dass sein Vater nicht zurückkommen würde. Er stellte jeden Abend für ihn einen Teller auf den Abendbrottisch, erzählt mir Graciela, die Witwe. Yo en su momento tenía un hijo de 8 años, uno de 2 y una de 1. Als sie meinen Mann verschleppten, stand ich mit 3 Kindern alleine da, mit einem 8-Jährigen und einem 2-Jährigen. Und Nuria war gerade auf die Welt gekommen. Ich war nicht berufstätig und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war völlig überfordert. War er verhaftet worden? Saß er in einer Kaserne? Ich habe 3 Jahre lang nichts anderes getan, als nach ihm zu suchen. Sie sucht nach alten Fotos. Die Kinder sind inzwischen groß. Graciela wohnt noch immer im Arbeitervorort San Justo. Ich erinnere mich an deinen ersten Anruf. Ich dachte, was will die jetzt noch machen? Ich war doch überall und bin gegen Wände gelaufen. Aber die Kinder meinten, wir können es versuchen. Schaden könne es nicht. Mir war immer das Wichtigste, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Dass viele Leute es erfahren. Und deshalb dachte ich, als du mich angerufen hast, lass es uns versuchen. Die erste Enttäuschung kam 2003, als die Staatsanwaltschaft Nürnberg die Ermittlungen gegen Mercedes-Produktionschef Tasselkraut einstellte. Der Zeuge Rato sei unglaubwürdig. Es sei nicht bewiesen, dass der verschwundene Núñez wirklich tot sei und nicht wieder auftauchen würde. Wenige Tage später stellte der vom Konzern unter Vertrag genommene Gutachter, der Völkerrechtler Christian Tomoschat, in der Stuttgarter Firmenzentrale seinen Bericht vor. Ihm und nur ihm hatte Daimler die Unterlagen aus seiner Niederlassung in Argentinien zur Verfügung gestellt. Natürlich war die Presse erschienen, wie immer, wenn der Konzern einlädt. Unser Ergebnis lautet, dass jedenfalls die Vorwürfe, dass Mercedes-Benz sich aktiv an den Verschleppungen beteiligt habe, durch irgendwelche Hinweise, Anregungen, Anstiftung unbegründet sind. Doch diesmal hagelte es Kritik. Sogar die Wirtschaftspresse sprach von einem Gefälligkeitsgutachten. Die kritischen Aktionäre hatten eine unabhängige Untersuchungskommission gefordert. Daimler hatte sie abgelehnt und Tomoschat beauftragt. Der arbeitete meine Rechercheergebnisse Punkt für Punkt ab. Widerlegen konnte er sie nicht, aber er interpretierte die enge Zusammenarbeit mit den Militärs anders. Man kann, so meine ich, daraus doch nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass dieses Geschehen sei auf Anforderung von Mercedes-Benz. Es kann ja ein Unternehmen auch nicht durch einen Telefonanruf plötzlich die Sicherheitskräfte zu solch einer spontanen Aktion veranlassen. Tomoschat gab zu, dass die Firma Fotos und Informationen aus den Personalakten dem Geheimdienst übergeben hat. Von Arbeitern, die wenige Wochen später verschleppt und ermordet wurden. Dann steht auch fest, dass einer der Verschwundenen, Reimer, von dem Unternehmen bei den Sicherheitsbehörden angeschwärzt worden ist. Da heißt es, dass das Unternehmen ihn beschuldigt, also Pamphlete, also irgendwelche Flugblätter im Unternehmen verteilt zu haben. Der Reimer war als Agitator angeschwärzt worden. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Erich Klemm wagte eine vorsichtige Kritik. Richtig ist auf der anderen Seite, dass, wenn man den historischen Zusammenhang sieht, in einer Zeit, wo dann durch die Militärdiktatur Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten wurde, nach meiner Einschätzung und Mercedes-Benz Argentinien sicherlich nicht die nötige Sensibilität gezeigt hat im Umgang mit Menschenrechten und auch sehr unkritisches Verhältnis zu dieser Diktatur gezeigt hat. So hat der Herr Professor Tomoschat beispielsweise Protokolle gefunden, wo ein Jahr nach Beginn der Militärdiktatur man das immer noch als positive Bilanz gewertet hat. Mehr als mangelnde Sensibilität hat die Gewerkschafter Klemm nicht auszusetzen. Aus meiner Sicht ist damit klar, dass die Kernvorwürfe, nämlich dass Daimler-Benz damals oder Mercedes-Benz Argentinien aktiv die Ermordung von Menschen unterstützt oder betrieben hat, ist ausgeräumt, soweit man das ausräumen kann. Während für die IG Metall das Thema vom Tisch war, kam an ihrer Basis jetzt richtiger Unmut auf. Ria Reich ist die Sprecherin des Arbeitskreises Internationalismus. Das war keine unabhängige Kommission, sondern Daimler hat Herrn Tomoschat bezahlt und den Auftrag erteilt. Mit den wichtigsten Zeugen hat er ja gar nicht gesprochen. Und die Presse hat ja dann auch von einem Gefälligkeitsgutachten gesprochen. Leider hat der Gesamtbetriebsrat so reagiert, dass ihm das ausreichte, indem er sagte, wir haben was gemacht und mehr ist nicht drin. Tomoschat habe sich von Daimler Zeugen zuführen lassen und nicht die überlebenden Arbeiter angehört, wie etwa Eduardo Facial oder den Leiter der Angestelltenbetriebsgruppe. Wenn man historisch denkt, dass solche Konzerne wie Daimler in der deutschen Nazi-Zeitgeschichte auch dementsprechend eine Rolle gespielt haben, unter anderem eben auch Schleyer, den ich ja auch aus den 70er Jahren, wo ich selber bei Siemens gelernt habe, als Tarifpartner der IG Metall im Bezirk Baden-Württemberg kennengelernt habe. Und alle haben gesagt, mit eurem Anspruch von Internationalität, dann müsst ihr euch da auch drum kümmern. Der Arbeitskreis lud Daimler-Betriebsräte aus aller Welt zu einem Kongress nach Berlin ein. Am Ende besuchte man gemeinsam die Hauptversammlung der Aktionäre. Der IG Metall war das nicht recht. Sie selbst hatte sich während der Diktatur so gut wie gar nicht um ihre Kollegen in Argentinien gekümmert. Dass dort Tausende gefoltert und ermordet wurden, das war bekannt. Trotzdem unterstützte sie den Gewerkschaftsboss Rodriguez, der sich für die Ausmerzung von negativen Elementen im Betrieb hatte bezahlen lassen. Rodriguez war 25 Jahre lang Vizepräsident des Internationalen Metallarbeiterbundes. Und selbst als meine Vorwürfe bekannt und Rücktrittsaufforderungen laut wurden, nahm die IG Metall ihn noch in Schutz. Doch die Kampagne des kleinen Berliner Arbeitskreises hatte endlich Erfolg. Rodriguez wurde von seinem Amt suspendiert. Die Idee, Mercedes in den USA vor Gericht zu bringen, entstand im Juli 2001 beim WDR-Fernsehen. Das Morgenmagazin hatte mich eingeladen. Dieser Fall beschäftigt jetzt auch in Deutschland wahrscheinlich demnächst die Gerichte. Und angestoßen wurden die ganzen Recherchen und Ermittlungen von einer Journalistin. Sie ist hier, heißt Gabi Weber. Während ich in der Maske saß, hörte ich über Lautsprecher, was im Studio diskutiert wurde. Ein Anwalt riet den deutschen Geschädigten eines deutschen Chemiekonzerns, in den USA ihre zivilrechtlichen Ansprüche durchzusetzen. Ich wurde hellhörig. Ob dieser Rechtsweg auch Opfern von Menschenrechtsverletzungen offensteht? Ich notierte seinen Namen. Rainer Geulen, ein bekannter Verwaltungsrechtler. 10 Tage später erklärte er mir in seiner Berliner Kanzlei die Vorteile der US-Gerichtsbarkeit. Der Unterschied liegt vor allem darin, dass die Entschädigungszahlungen sehr viel höher sind. Sie sind auch vom Ansatz her anders. Hier in Deutschland gibt es praktisch Entschädigungen nur in dem Rahmen, den man so im Straßenverkehrsrecht vorgegeben hat. Also für eine schwere Körperverletzung sind es 10.000 oder 20.000 Euro oder für den Fall des Todes, für die Hinterbliebenen vielleicht 50.000 Euro oder Zahlen in dieser Größenordnung. Aber das wird diesen Fällen natürlich überhaupt nicht gerecht. 50.000 Euro pro Toten. Selbst wenn es deutsche Richter wagen würden, das Traditionsunternehmen zu verurteilen, ergebe das bei 14 Verschwundenen eine Summe von 700.000 Euro. Angesichts der Produktionsverdopplung über Jahre hinweg? Ein lächerlicher Betrag, in meinen Augen fast eine Aufforderung, die Methode in Zukunft zu wiederholen. In Argentinien liegen die Entschädigungen ebenfalls in dieser Größenordnung und sind längst verjährt. Anwalt Geulen prüfte mein recherchiertes Material und stieg ein. Er schickte den Fall an mehrere große Kanzleien in den USA. Aber dann, am 11.09.2001, stürzten die Türme des World Trade Centers ein und alles änderte sich. Menschenrechtsverfahren wollte man in den USA nicht mehr annehmen, wenn es woanders einen geeigneteren Gerichtsort gäbe. Dieser Grundsatz besagt, die amerikanische Gerichtsbarkeit ist nicht zuständig, wenn eine örtliche Gerichtsbarkeit besteht, also wenn die zum Beispiel in Argentinien oder in Deutschland adäquat Recht bekommen können. Geulens Kollegen schien das Prozessrisiko zu groß. Ich hatte von Coca-Cola-Arbeitern gehört, die von Paramilitärs in Kolumbien ermordet worden waren. Der International Labor Rights Fund in Washington wollte Coca-Cola vor ein US-Gericht bringen. Warum dann nicht auch Mercedes-Benz? Rechtsanwalt Terry Collingsworth, der die Cola-Arbeiter vertrat, übernahm den Fall. Das Haupthindernis sei, sagte er, die Frage der Zuständigkeit. Can we sue the German corporation Daimler here in the United States? Können wir eine deutsche Firma hier in den USA verklagen? Daimler sagt nein, denn wir sind eine deutsche Firma. Aber das Berufungsgericht in San Francisco war unserer Meinung. Die Firma vertreibt auf dem US-Markt einen großen Teil ihrer Produkte und hatte sogar in Michigan eine zweite Firmenzentrale. Deshalb müssen sie sich unseren Gesetzen unterwerfen. Und das Berufungsgericht in Kalifornien sah das 2010 genauso. Die Hinterbliebenen konnten es gar nicht fassen. Würde ihnen am Ende doch noch Gerechtigkeit widerfahren? Ausgerechnet in den USA? Die Daimler AG war ebenso verblüfft und setzte alle Mittel und Rechtsmittel in Bewegung, um die Eröffnung des Verfahrens zu verhindern. Ich habe nie verstanden, warum sie zu keinem Zeitpunkt auf die Opfer zuging. Eine Entschuldigung kam den Konzernherren nie über die Lippen. Sie riefen stattdessen den obersten Gerichtshof an. Und mächtige Wirtschaftsverbände drohten offen mit einem Wirtschaftskrieg. Die Association of Global Automakers schrieb dem Supreme Court: Die Konsequenzen würden der US-Wirtschaft sehr schaden. Die ausländischen Investitionen würden zurückgehen. 2009 haben ausländische Unternehmen 14% der gesamten Einkommenssteuereinnahmen ausgemacht. 5,6 Millionen US-Arbeitsplätze befinden sich in den Niederlassungen ausländischer Firmen. Ausländer machen in den USA einen Umsatz von 649,3 Milliarden und investieren jedes Jahr 149 Milliarden. In der Anhörung im Oktober 2013 zeigten sich die obersten Richter unbeeindruckt von dieser Drohung. Nur 3 Monate später entschieden sie denn doch im Sinne Daimlers. Der 9. Gerichtsbezirk in San Francisco hat den Risiken für die internationalen Gebräuche zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, als er seine allgemeine Zuständigkeit erklärt hat. Heißt es im Urteil und? Die allgemeine Zuständigkeit der US-Niederlassungen könnte ausländische Investoren entmutigen. Heiko Willems ist für den Bundesverband der deutschen Industrie beim Supreme Court vorstellig geworden. Die Argumentation des BDI ist, diese Zuständigkeit besteht nicht, weil die Daimler AG ein deutsches Unternehmen ist, was in den USA zwar eine Tochtergesellschaft hat, aber die bloße Tatsache, dass man eine Tochtergesellschaft in den USA hat, bedeutet eben nicht, dass man als Muttergesellschaft in den USA allgemein der US-Gerichtsbarkeit unterliegt. An den Vorwürfen, sagt Willems, sei ja außerdem gar nichts dran. Wobei in dem Daimler-Fall man auch sagen muss, dass es ja Strafverfahren gegeben hat, sowohl in Argentinien als auch in Deutschland, die in beiden Ländern eingestellt worden sind. Woher er das weiß, frage ich den Industrielobbyisten. Und ich von Daimler eben nur weiß, dass keine Verwicklung des Unternehmens in diesem Fall besteht, dass man das hat untersuchen lassen und dass eben keine Verantwortlichkeit von Daimler nachgewiesen werden konnte. Doch die Ermittlungen gegen Daimler sind keineswegs in allen Fällen eingestellt worden. In Argentinien sind mehrere Verfahren offen, wenngleich sich der Eifer der Richter in Grenzen hält, wie es Opferanwalt Eduardo Fachal ausdrückt. Der Justizapparat ist korrupt Und die Regierung will oder kann sich offenbar mit dem mächtigen Konzern aus Alemannia nicht anlegen. Mercedes-Benz ist immer noch ein großer Sponsor und einer der wichtigsten Geschäftspartner der Regierung. Daran scheitern alle Verfahren gegen das Unternehmen, die Straf- wie die zivilrechtlichen. Im Ausland lässt sich die argentinische Regierung für ihre Menschenrechtspolitik feiern. Man entschädigt die Opfer der Diktatur und zahlt ehemaligen Gefangenen und den Kindern der Verschwundenen eine Rente bis ans Lebensende. Gegen Folterer der Diktatur wird ermittelt. Einige sind verurteilt und sitzen im Gefängnis oder im Hausarrest. Doch mit den multinationalen Konzernen, die Hand in Hand mit der Junta gearbeitet und hohe Gewinne gemacht hatten, will man sich nicht anlegen. Als vor kurzem die Daimler AG Millionen in ihre argentinische Niederlassung investierte, reiste Präsidentin Cristina Kirchner persönlich zum Firmenjubiläum an, um die neuen Arbeitsplätze zu feiern. Die verschwundenen Betriebsräte erwähnte sie mit keinem Wort. Estamos batiendo récords en la industria automotriz. Wir haben einen neuen Erfolg bei der Automobilindustrie erzielt und sind sehr glücklich, heute hier bei Mercedes-Benz zu sein. An der Seite meiner geliebten Arbeiter, mit den Arbeitern, die zusammen mit der Firma und der Produktion eine Hauptrolle in der Republik eingenommen haben. La vida política y económica, fundamentalmente y social de la República Argentina, afortunadamente. Der frühere Mercedes-Arbeiter Hofmann sah ihren Auftritt im Fernsehen. Das sind Sonntagsreden. In der Praxis kommt man bei der Bestrafung der zivilen Verantwortlichen nicht voran. Aus der vor 12 Jahren eingereichten Strafanzeige ist nichts geworden. Die Staatsanwaltschaft in Buenos Aires bestätigte zwar eine allgemeine Verwicklung des Unternehmens in die Morde, wollte aber keine individuellen Verantwortlichkeiten der Manager festgestellt haben. Sie verwies das Verfahren 2006 an das Provinzgericht in San Martin, wo es seitdem in der Versenkung verschwand. Vor 3 Jahren hatte sich dann ein Richter in La Plata für zuständig erklärt und die Firmenunterlagen, die der Gutachter Tomoschat erwähnt hatte, beantragt. Daimler erwiderte, dass man für die Suche nach diesen Protokollen viel Zeit brauche. Und inzwischen hat das Gericht in La Plata seine Zuständigkeit wieder abgeben müssen, denn die Staatsanwälte in San Martin, die seit 8 Jahren gegen das deutsche Unternehmen nicht ermittelt haben, wollen jetzt doch noch Untersuchungen aufnehmen. Rechtsanwalt Fatschal ist verbittert. Nicht einmal der Babyraub wird untersucht. Ich hatte herausgefunden, dass in der Familie des Produktionschefs Tasselkraut 3 Kinder als eigene Kinder ausgegeben wurden, die wahrscheinlich in Folterzentren geboren und ihren inhaftierten und später ermordeten Müttern geraubt wurden. Die gefälschten Geburtsurkunden übergab ich dem Gericht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fälschung der Identität von in geheimer Haft geborenen Babys eröffnet. Und wir sind dort Nebenkläger. Offensichtlich waren Mercedes-Manager noch viel tiefer in die Repression verstrickt, als ich anfangs gedacht hatte. Ihr Sicherheitschef hatte ein Polizeikommissariat geleitet, wo er Arbeiter mit Elektroschocks traktiert und zu Geschehnissen bei Mercedes verhört hatte. Die Überlebenden vermuten, dass er diese erpressten Aussagen an die Personalabteilung weiterleitete. Dann eignete er sich das Kleinkind einer Gefangenen an und trug es als sein eigenes ein. Die Mutter ist bis heute verschwunden. Nach der Diktatur musste er sich einem Gentest unterziehen und wurde wegen Kindesraubes verurteilt. Die Firma trenne sich nur ungern von ihm, hieß es in einem Schreiben des Firmenchefs. Und ich erinnerte mich an die vereidigte Aussage ihres Justiziars Rubén Cueva im Wahrheitstribunal. Die Firma hat regelmäßig an die Polizeireviere der Umgebung Spenden verteilt und an das Krankenhaus von Campo de Mayo einen Brutkasten. In dem Verfahren wegen Fälschung der Identität der vermutlich in geheimen Folterzentren geborenen Babys bin ich als Nebenklägerin anerkannt, als Journalistin. So wird es den Opfern immerhin erspart, für jedes Verfahren und jeden neuen Anwalt beim Notar eine Vollmacht zu unterschreiben. Und Ich darf Akten einsehen und Beweisanträge stellen. Und nicht zuletzt wurden damit meine Recherchen offiziell anerkannt. Nur auf die konkreten Ermittlungen hatte dies wenig Auswirkungen. Denn entscheidend sind nicht Beweise, sondern der politische Wille, diese Verfahren voranzubringen. Und daran scheitert es in Argentinien. Der Richter, der in Sachen Babyraub ermittelte, wurde samt seiner Sekretärinnen versetzt und sein Nachfolger wolle die Akten an ein anderes Gericht abgeben, erzählt mir Fatschal. Das Verfahren kommt nicht voran. Unsere Beweisanträge werden weder abgelehnt noch genehmigt, sondern kommentarlos abgeheftet. Hinter der Justiz stehen die multinationalen Unternehmen. Und ihre Macht verhindert die Ermittlungen wegen ihrer Verwicklung in die Menschenrechtsverletzungen. Noch plätschern in Argentinien die Verfahren vor sich hin. Aber juristisch scheint der Fall Mercedes-Benz am Ende zu sein, in den drei Ländern, in denen es die Hinterbliebenen versucht haben. War also alles umsonst? Rechtsanwalt Kalek, der die erste Strafanzeige in Deutschland erstattet hatte, zieht dennoch eine positive Bilanz. Für ihn war der Fall der Beginn einer Karriere. Heute leitet er das Europäische Menschenrechtszentrum in Berlin. Insofern war der Fall ein Einschnitt. Heute beschäftigen sich viele Menschenrechtsorganisationen mit Unternehmen, die in der einen oder anderen Weise Völkerstraftaten fördern, von ihnen profitieren oder unmittelbar daran beteiligt sind. Deswegen ist dieser Fall der verschwundenen Gewerkschafter von Mercedes im gewissen Sinne ein Pionierfall gewesen. Welche Lehren zieht der deutsche Arbeitskreis Internationalismus, wollte ich von Ria Reich wissen. Bei einigen Nichtregierungsorganisationen oder Netzwerken bin ich mir gar nicht so sicher, wessen Interesse sie am Ende dienen. Oft genug nur ihren eigenen. Wir brauchen eine transparente Institution unter dem Dach der UNO, die solche Vorwürfe gegen Konzerne untersuchen und aburteilen kann. Auch der frühere Mercedes-Arbeiter Hofmann hält wenig von der, wie er sagt, Menschenrechtsindustrie. Aus der Bewegung der 70er und 80er Jahre sei eine gut verdienende Klasse von Juristen geworden. Aus Kämpfern wurden Bürokraten, die sich bezahlen lassen. Die Symbole des Widerstands gegen die Diktatur, viele Großmütter und Mütter der Plaza de Mayo mit ihren weißen Kopftüchern, sitzen heute auf der Ehrentribüne neben der Präsidentin und werben für ihre Politik. Die Kirchner Regierung hat sich diese einst wichtige Bewegung einverleibt. Sie finanziert fast alle Gruppen und verteilt riesige Beträge an Projekte, die irgendwas mit Menschenrechten zu tun haben. Tausende neuer Arbeitsplätze sind so entstanden. Früher kam das Geld aus dem Ausland, von Stiftungen etwa, aber auch die forderten eine Gegenleistung. Das gefiel den Kirchners nicht. Die heute komplette Universitäten, wie die der Maiplatzmütter und deren umfangreiche Wohnungsbauprogramme und Immobiliengeschäfte finanzieren. Dreistellige Millionenbeträge sind dort unterschlagen worden. Unzählige Projekte für Filme, Bücher und Ausstellungen über die Verbrechen der Diktatur werden eingereicht und bewilligt. Meist kommt dabei nichts raus, aber das Geld wird ausgegeben. Das hat die Bewegung korrumpiert. Die normalen Leute finden diese Menschenrechtsgruppen wenig sympathisch. Sie haben mit ihrem eigenen Alltag wenig zu tun. Wer in der Vorstadt wohnt, erfährt jeden Tag, wie elementare Menschenrechte verletzt werden. Und für die von der Regierung finanzierten Gruppen ist das allenfalls ein akademisches Problem. Und die Betroffenen? Graciela Chichena. Mir haben die Menschenrechtsgruppen nicht geholfen. Ich bin zu denen hingegangen, aber am Ende habe ich alles allein gemacht. Erreicht habe ich nichts. Diese Gruppen haben sich für uns nicht eingesetzt. Für mich wäre es das Wichtigste, dass sie zugeben, was sie getan haben. Dass sie es waren. Wenn Mercedes-Benz das endlich zugibt, könnte ich ruhiger werden und das Kapitel abschließen. Que se colocan en el partido de la Matanza a un ex detenido desaparecido en su domicilio, donde vivió y formó su familia. un poco de la reconstrucción de la vida de nuestros padres, ¿está? In der Vorstadt von Buenos Aires stellt eine regierungsnahe Menschenrechtsgruppe eine Gedenktafel auf, am Haus des verschwundenen Mercedes-Arbeiters Diego Núñez, dort, wo ihn einst die Militärs abgeholt haben. Josefina, die Witwe, mag solche Gedenktage nicht. Dann komme alles wieder hoch. Dass sie damals von einem Tag auf den anderen alleine mit ihren drei Töchtern dastand. 10 Stunden ging sie jeden Tag in der Fabrik arbeiten. Und trotzdem hungerte die Familie. Sie dreht sich um und wird wütend. Da stehen die beiden, zwei frühere Arbeitskollegen ihres Mannes, die den Betrieb verlassen hatten, bevor die Mordwelle begann. Als ihr Mann verschwand und sie nicht wusste, wie sie ihre Kinder durchbringen sollte, kamen sie nicht ein einziges Mal, um etwas Essbares vorbeizubringen. Der eine ging nach Italien und kam erst jetzt zurück, bekam eine hohe Entschädigung für die Zeit im europäischen Exil. Jetzt ist es schick, der Opfer zu gedenken und sich selbst darzustellen. Regelmäßig geben sie Interviews über ihre revolutionären Heldentaten. Ich kann die nicht sehen und nicht mal ihren Namen hören. Ich ertrage sie nicht in meiner Nähe. Als das alles passierte, wo waren sie denn da? Sie waren weg. Und ich weiß nicht, für wen die gearbeitet haben. Ich habe viele Zweifel. Josefina Núñez wohnt bei ihrer Tochter Miriam und deren 5 Kindern. Das Haus ist heruntergekommen. Die Wände sind unverputzt und feucht. Sie hat für mich den Grill angeworfen. Salat steht auf dem Tisch. Ich habe Wein mitgebracht. Familie Núñez ist enttäuscht über den Prozessausgang in den USA. Pero a pesar de eso, mucha gente fue solidaria. Doch viele Leute waren solidarisch mit uns. Gewerkschafter, Anwälte und sogar die Richter in Kalifornien. Heute weiß jeder, wer die Mercedes-Arbeiter ans Messer geliefert hat und warum. Ich selbst habe nach 15 Jahren Arbeit an diesem Thema gemischte Gefühle. Das deutsche Fernsehen hat meinen Dokumentarfilm nie ausgestrahlt, sich meiner Recherchen bedient und einen neuen, unkritischeren Film drehen lassen, und ich bin auf meinen Kosten sitzen geblieben. Andererseits bin ich aber auch zufrieden. Der Fall konnte nicht unter den Teppich gekehrt werden. 2 berichtete die New York Times über meine Recherchen. Der Konzern konnte das Gerichtsverfahren in den USA zwar verhindern, musste dafür aber die mächtigsten Industrieverbände und Bankenvereinigungen aufbieten. Die Vorwürfe, sich mit Hilfe der Militärdiktatur der Arbeiter entledigt zu haben, die für ihre Rechte gekämpft hatten, konnte Daimler nie widerlegen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So wurde bekannt, was passiert ist, was uns die Firma angetan hat. Und sie ist ja nicht freigesprochen worden. Für mich ist sie schuldig. Rechtsweg ausgeschlossen. Mercedes-Benz Argentina. Ein Präzedenzfall. Ein Feature von Gabi Weber. Sie hörten eine Koproduktion des Deutschlandfunk mit dem Westdeutschen Rundfunk 2014. Es sprachen Andrea Wolf, Hans-Gerd Kilbinger, Wolfgang Rüther, Ruth Schiefenbusch und Jochen Kolenda. Ton und Technik Gunter Rose und Anne Bartel. Regie Susanne Krings. Redaktion Karin Beindorf.